Hallo, hallo, hallo. I didn't think that we're going to talk so much about this enemy of the soul, fear. Ich dachte nicht, dass wir so viel über diesen Feind unserer Seele, die Angst, sprechen würden. But as I keep going along the notes that I've prepared, während ich mit meinen Notizen weitermachte, die ich vorbereitet habe, I just realized that we have to talk about these things. Realisierte ich, dass wir über diese Dinge sprechen müssen. So let's talk about another fear that is very common. Lass uns über eine weitere Angst sprechen, die verbreitet ist. Now, you know, of course, we could literally talk probably for 6 months just about the different kinds of fears. Natürlich könnten wir 6 Monate nur über die verschiedenen Arten von Angst sprechen. But there's no point. Es gibt kein Ende. I'm picking out the fears that are most common and people struggle with. Ich wähle diejenigen aus, die am verbreitetsten sind und mit denen die Menschen am meisten zu kämpfen haben. There's another fear that is very common even among Christians. Eine weitere Angst, die häufig unter Christen verbreitet ist, and it's the fear of being abandoned. Ist die Angst, im Stich gelassen, verlassen zu werden. You know, even abandoned by God. Sogar von Gott im Stich gelassen zu werden. Oh, when I do something wrong, is God still gonna love me and accept me? Oh, wenn ich etwas falsch mache, wird Gott mich immer noch akzeptieren und lieben. You know, oh, what is it if these people will abandon me? Was ist, wenn diese Menschen mich im Stich lassen werden? You know, that's actually a fear that deeply rooted in a lot of people. Diese Angst ist in vielen Menschen tief verwurzelt. You know, we must not allow this fear to conquer our heart. Wir dürfen es nicht zulassen, dass diese Angst unser Herz besiegt. Here is a simple question. Hier ist eine einfache Frage. That will help you to deal with this fear. Die dir helfen wird, mit dieser Angst umzugehen. Do you think there is ever a way that God would abandon his beloved son Jesus Christ? Denkst du, dass es jemals einen Weg gibt, dass Gott seinen geliebten Sohn Jesus im Stich lassen würde? No. Nein. He abandoned him one time only, and that was on the cross when he became sin for you. Er hat ihn nur einmal im Stich gelassen, das war am Kreuz, als er für dich zur Sünde wurde. So I'm gonna show you two aspects that should help you. Ich werde dir zwei Aspekte zeigen, die dir helfen sollten. On the cross, a perfect exchange took place. Am Kreuz fand ein perfekter Austausch statt. So Jesus was abandoned by God, so that I would never be abandoned by God. Jesus wurde von Gott im Stich gelassen, damit ich niemals von Gott im Stich gelassen werde. So now that means I'm accepted forever independent of my works. Ich bin für immer angenommen, unabhängig von meinen Werken. And how can I ever be abandoned if Jesus has been abandoned and took the abandonment for me? Wie kann ich je im Stich gelassen werden, wenn Jesus verlassen wurde und er diese Trennung für mich genommen hat? Of course, we are talking to Christians who have put their faith in Christ. Natürlich sprechen wir zu Christen, die ihren Glauben in Christus gelegt haben. So, that's the first thing. Das ist die erste Sache. Powerful exchange of the cross. Kraftvoller Austausch am Kreuz. But there is another beautiful aspect. Da gibt es noch einen weiteren schönen Aspekt. And it's this. Und es ist dies. That because I've been placed inside of Jesus Christ, weil ich im Innern von Jesus Christus platziert wurde, the only way God could actually abandon me if he would abandon Jesus too. Ist die einzige Möglichkeit, wie ich von Gott im Stich gelassen werden könnte, wenn Gott auch Jesus verlässt. Because I'm in Christ. Denn ich bin in Christus. As long as God doesn't abandon Jesus, neither will I be abandoned. Und solange Gott Jesus nicht im Stich lässt, solange werde auch ich nicht verlassen werden. I am persuaded, Paul said. Ich bin überzeugt, sagte Paulus. That nothing can separate me from the love of God. Dass nichts mich von der Liebe Gottes trennen kann. And then he said, the love of God that is in Christ Jesus. Und dann sagte er, die Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. See, once you understand that you've been placed inside of Jesus, that solves the fear of abandonment. Wenn du einmal verstehst, dass du im Inneren von Jesus platziert wurdest, löst dies das Problem des Verlassenseins. So look. Aber schau. But what happens if my family abandons me? Was passiert, wenn mich meine Familie verlässt? Well, as long as the best and perfect Father, your Father in heaven, doesn't abandon you, you're fine. Solange der beste und perfekte Vater, dein Vater im Himmel, dich nicht verlässt, geht es dir gut. Listen to me. Hör mir zu. My amazing Bridegroom Jesus is going to marry me and he's never going to abandon me. Mein wundervoller Bräutigam Jesus wird mich heiraten und er wird mich nie verlassen. So if the whole world would abandon me, including my wife, my world will not fall apart. Wenn die ganze Welt mich im Stich lassen würde, einschließlich meiner Frau, würde meine Welt nicht auseinanderfallen. Because my Jesus will never abandon me. Mein Jesus verlässt mich nie. I believe it is Hebrews chapter 12 verse 5. Ich glaube, dass es Hebräer 12:5 ist. But I'm not 100% sure because I'm just quoting it out of my mind. Ich bin nicht 100% sicher, weil ich es aus meinem Gedächtnis sage. But I'm sure it's in Hebrews. Aber ich bin sicher, dass es im Hebräerbrief steht. That God says, I will never leave you nor forsake you. Gott sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Is it Hebrews 12:5? Ist es Hebräer 12:5? It's not Hebrews 12:5. Nein, es ist nicht Hebräer 12:5. But don't worry, it is in Hebrew and we'll find it for you. Mach dir keine Sorgen, es steht im Hebräer und wir werden es für dich finden. You know, Hebrews, here's what he says. He says, be content with what you have. Es heißt, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. For he promised you that he will never leave you nor forsake. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Oh, I think it's Hebrews 13, verse 5, yeah. Hebrews 13, verse 5. Es ist Hebräer 13, Vers 5. So if the creator of the universe has guaranteed that you will never be abandoned by him, wenn der Schöpfer des Universums garantiert, dass du nie von ihm verlassen wirst, then you tell me how any fear of abandonment makes any more sense for a Christian. Dann sage du mir, welchen Sinn es für einen Christen ergibt, Angst vor dem Verlassenwerden zu haben. You know, even if my father and mother forsake me, the psalmist is telling us, God will take care of us. Sogar wenn mein Vater und meine Mutter mich verlassen, sagt der Psalmist uns, wird Gott sich um uns kümmern. He's a father to the fatherless. Er ist ein Vater für die Vaterlosen. He takes care of the widows. Er kümmert sich um Witwen. And he takes care of the orphans. Und er kümmert sich um die Waisen. You know, when I was a child, I actually had a terrible, terrible, terrible fear of abandonment. Als Kind hatte ich eine schreckliche Angst, im Stich gelassen zu werden. And it took me a long time to deal with it. Und ich brauchte lange, um dies zu überwinden. Even in my adult life and Christian life, I had this fear. Sogar als Erwachsener und in meinem Leben als Christ hatte ich diese Angst. Until one day I realized, hang on a minute. Bis ich eines Tages realisierte, warte mal. If the creator of the universe guarantees he will never abandon me. Wenn der Schöpfer des Universums mir garantiert, dass er mich nie verlassen wird. If Jesus, my lover and bridegroom, will never abandon me. Wenn Jesus, mein Liebhaber und Bräutigam, mich nie verlassen wird. Then it makes no more sense to be afraid of being abandoned. Dann macht es keinen Sinn mehr, Angst zu haben, im Stich gelassen zu werden. My security is that I'm accepted in the beloved. Meine Sicherheit ist, vom Geliebten angenommen zu sein. And that security is more powerful than any sense of being afraid to be abandoned. Und diese ist kraftvoller als die Angst, verlassen zu werden. We will move on tomorrow. Wir werden morgen weitermachen.